Gedanke. Prolog. Der Mensch kann mit Worten das eigene Wesen bezeugen. Dazu wäre uns die Sprache gegeben. Sie eignet sich dafür. Wir haben davon bereits ausgiebig Gebrauch gemacht. Viele unserer Texte handeln davon, wie wir uns verstanden haben und was für uns von Wert ist. Mit den bereits von uns aufgeschriebenen Gedanken können wir umgehen. Wir gewichten die Worte. Manches Gefühl kommt dabei bei uns auf. Im Nachgang dieser Erfahrungen erarbeiten wir etwas, was darauf aufbaut. Damit wird ein Progress für uns möglich sein. So haben wir sichtbar gemacht, was wir gedacht haben. Es wird einmal etwas für uns greifbar sein, was wir uns gut vorstellen können. Wir möchten unsere Vision klären, aber wir wollen sie auch erleben. Was uns ausmacht, sollte seinen Glanz haben. Es sollte auch vibrieren. Mit der eigenen Stimme summen und brummen wir mannigfach. Wir binden unsere Gedanken mit Worten in dieses Gefüge aus Stimmung und Resonanz ein. Alles erhält dadurch seinen Rhythmus, alles wird von diesem Rhythmus getragen und schwingt im Takt mit. Da gedeiht etwas bei uns. Mit der Zeit sind so jene Werke entstanden, die ihrem Gehalt nach uns selbst genügt haben. Das Erleben dieser Dinge bleibt so, wie es vorgekommen ist. Das denken wir. Wir glauben es auch. Was richtig gewesen ist, das hat auch der Wahrheit entsprochen. Wie sollte es da nicht länger gut sein? Wir machen Gebrauch von der Macht der Worte und sprechen etwas Wahres aus. Erst einmal vergehen diese Dinge, weil sie sich im Gefüge der Welt verloren haben. Wir fahren manchen Verlust ein. Alles haben wir da aufgenommen, was als Reaktion auf uns vorgekommen ist. Nicht nur Gutes haben wir da erlitten. Jedoch wissen wir, dass wir nur durch die Maßgaben von Erfahrung und Erfolg lernen werden, wie wir unsere Dinge einsetzen müssen, damit wir sie für uns erhalten können. Das Gute mehrt das Gute. Die Substanz ist ein Schlüssel zu den Dingen und ihrer Loslösung. Im Inneren von uns selbst ist da nur Schatten und Licht, die Strömungen der Resonanz brechen noch das härteste Muster des eigenen Verhaltens auf. Mit Hingabe und Muße setzen wir da wiederum die eigenen Worte ein, bilden Werke, erhalten Werte. Was wahr gewesen ist, bleibt das auf alle Zeiten. Nichts vergeht schneller als die Täuschungen des Menschen. Sie folgen einer Logik, die durch die Erkenntnis der Bedingungen des Lebens und des Daseins als Mensch obsolet wird und auch so wirkt. Da erkennen wir ihre Beliebigkeit und durchschauen das Muster dieser Blendwerke. Wir lösen uns davon, dass wir zuständig dafür sind, für alles und jeden das zu richten, was man für sich braucht. Unser Weg ist einfach. Die Klarheit kommt von sich aus zum Tragen oder es ist keine gewesen.